So, was geht's? Bewaffnet mit Schokolade und Controller. Ich bin auch wieder mal dabei. In der Hoffnung natürlich, dass die Musik nicht so laut ist. Im Hintergrund, aber wir können die noch ein bisschen leiser machen. Können wir. Ich habe schon wieder eine Schere im Kopf. Ja, ein gediegener Abend vor dem Fernseher. Bei dem Spiel, wie nennt sich das? Castle Crashers. Ah, Castle Crashers, genau. Ja, weil wir dachten uns, wir quatschen mal nebeneinander, nicht immer nur über das Mikrofon. Nicht nur übereinander. Nicht immer hintereinander. Ja, genau. No, Castle Crashers. Philipp, was sagst du eigentlich zu den Möpsen von Angelina Jolie? Ey, das ist doch krass, oder? Das ist doch krass auf jeden Fall. Sie hat es getan. Ja, aber hat die jetzt Silikontitten deswegen oder hat die jetzt einfach gar keine Brüste mehr? Nee, ich glaube, die hat die sich austauschen lassen. Also sie hat jetzt Silikonbrüste. Wie du mich jetzt geschockt hast mit diesem Thema, die Möpse von Angelina Jolie. Ich wollte gerade sagen, super, aber ich habe auch davon gehört, ja. Ich fand es voll heftig. Ich dachte, nein, wie kann sie es nur tun? Die tollen Möpse. Ja, aber gut, sie wird sie gegen auch schicke Silikontitten austauschen. Ja, das würde wahrscheinlich ihrer Karriere auch gar nicht so gut tun, wenn sie keine Möpse mehr hätte. Ja, ja. Naja, wie sieht denn das aus? Aber ist eben schon clever, eben voll Cyborg-mäßig. Cyborg-mäßig? Naja, so künstlich. Aber glaubst du, das ist nicht auch eine ganz schöne Marketingmasche so? Klar, 86% Krebschance oder sowas war da, aber ich meine, es gibt viele Frauen, die so hohe Chancen haben, die lassen sich... Ja, aber sie hat einfach mal die Kohle, würde ich mal sagen. Naja, aber ich meine, wenn du das machen lässt, ich glaube, das kriegst du von der Krankenkasse sogar bezahlt. Gibt doch in Amerika, gibt es doch keine Krankenkasse. Naja, ich denke mal, Angelina Jolie wird schon eine haben. Du sollst mit deinem Controller wackeln, siehst du das nicht? Achso, okay. Verdammt! Voll der Riesenorg. Der hat das schon wieder platt gehauen. Ja. Aber. Level 3. Wenn du eine Frau hättest, die so eine hohe Krebschance hättest, würdest du ihr sagen, sie soll sie abnehmen lassen oder sie soll einfach alle halbe Jahr zur Vorsorge gehen und gucken lassen, ob was nee, ist. Nee, also was heißt ein abnehmen lassen, ist ja auch immer eine Geldfrage. Aber ich sag mal, wenn jetzt nicht Geld oder sonst was eine Rolle spielt, warum soll nicht, dann soll es eben machen. Aber glaubst du nicht, die Plastikbrüste wären auf die Dauer eklig? Ich weiß es nicht. Also man, Natur ist immer irgendwo schön und ganz ohne Möpse würde ich es auch nicht haben wollen. Also ich habe noch nie Plastikmöpse angefasst. Würde ja gerne, aber habe noch keine gefunden. Ich finde es trotzdem irgendwie krass. So, am Anfang war ich übelst geschockt irgendwie, so dachte so, oh nein, die Möpse. Oh, er trinkt irgendwas. Er lädt sich auf. Aber die Sache ist zum Beispiel, da hat ja gleich am nächsten Tag noch irgendeine andere geschrieben, dass sie sich auch jetzt die Möpse abnehmen lässt. Wer denn? Eine Promi? Keine Ahnung, C-Promi oder sowas, aber ich dachte so, jetzt lasst euch alle doch die Möpse abnehmen, ey, echt. Nee, also ist schon ziemlich skurril, man muss ja auch im Gespräch bleiben, also von daher... Glaubst du, das ist ein Marketing-Gag? Ja, ein Gag mit hundertprozentig nicht, die macht das schon, so krank ist die schon. Ja, naja, aber ich meine, das ist doch auch, die kommt dadurch auch doch ganz krass in die Medien und so. Ja, natürlich, und jeder will ihre Brüste anfassen. Ich weiß nicht so recht, ob da jeder jetzt ihre Brüste anfassen will oder nicht. Du lebst nicht mehr. Ja, ich weiß. Was kommt denn da raus? Gut, dann. Ich drücke die ganze Zeit schon Y. Wie ein Behinderter sollst du drücken. Vielleicht bleibst du jetzt einfach tot. Die andere Sache. Ich habe mir überlegt, guck mal, die Sache ist schwierig zu erklären. Ich bin tot. Du bist tot. Jetzt muss ich erstmal mit dir da rumknutschen. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass bestimmte Leute so durch die Medien gezogen werden einfach? Wie zum Beispiel letztens mit dem Uli Hoeneß. Der hat da irgendwie Steuerhinterziehung gemacht und dann eine ganze Woche lang oder so stand der fast jeden Tag auf der Titelseite. Und das fand ich halt, ich muss ableveln. Aber es hat ihnen ja auch nicht geholfen. Es hat ihnen eher geschadet. Hat ihnen nicht geholfen, das meine ich gar nicht. Aber dass die sich dann so übertrieben, wenn die irgendwie gar nichts anderes finden, also so irgendwie gar keine anderen interessanten Sachen sind, dass die dann übertrieben so auf den einhacken, auf den die irgendwie... Ja, mal gibt es interessante Sachen zu berichten auf der Fernsehzeitschrift und manchmal eben nicht. Das war ja nicht Fernsehzeitung, sondern BZ und Bild und alles. Ich meine, zum Beispiel, das war doch auch mit dem, wie hieß denn der Wettertyp wieder? Kachelmann. Der Kachelmann, der wurde doch auch übelst durch die Medien gezogen. Und am Ende war da gar nichts. Ja, aber Hoeneß, der hat schon. Ja, meine Güte, der ist reich. Aber natürlich tut er sein Geld in die Schweiz für sie liefern. Würde ich doch auch machen. Du Sau. Ja, was heißt du Sau? Schön Steuer. Du würdest doch dein Geld auch, wenn du so viel Kohle hast, würdest du es auch in Sicherheit bringen wollen. Nee, ich würde alles den Armen spenden. Aber sowas von. Ja, aber ich kann das irgendwie... Es ist aber öfter so, dass... Wir waren davor. Dass sie halt immer so... Wer davor das Steueropfer war? Nein, nicht Steueropfer, aber halt immer so durch die Medien gezogen wird. Und dann stürzen sich alle drauf und stressen übelst alle Leute damit ab, weil wen interessiert das jetzt, ob da jemand seine... Vibrierst du? Ja, ja, aber wir ignorieren das einfach. Ob irgendjemand seine Doktorarbeit geschummelt hat oder was weiß ich. Ich meine, da muss man doch nicht wochenlang drüber... Ja, doch, ich finde das irgendwie schon. Man sollte die Leute auf jeden Fall an Pranger stellen. Schießt dich vor, der scheißt. Pass auf, der scheißt und gleich scheißt er den übelsten Haufen. Aber das macht nichts weiter, oder? Nee, der scheißt nur den übelsten Haufen. Entschuldigt. Ja, eine Eule hat gerade einen übelsten Schiss gelassen und ist jetzt vom Ast gefallen. Ja, spielt dieses Spiel auf jeden Fall. Castle Crashers. Nee, aber ich finde das gut, dass das aktuell bleibt und dass das auch ja, so einen riesen Wirbel kriegt, weil das darf nicht geduldet werden. Das aber das, wie war das? War das die Bildungsministerin, die der letzte, die da durch die Medien zerschleift wurde? Ich kenne nur den. Das letzte war doch eine Frau. Und ich glaube, das war Bildungsministerin oder sowas. Ah ja. Ach, keine, weiß ich nicht. So, Nachrichten interessieren mich nicht wirklich so. Ich weiß mal, dass dieser Gutenberg da. Ja, Gutenberg ist ja der Anfang gewesen, da wurden ja mehrere dann. Ach, ich war, ja, wie gesagt, ich bin da nicht so firm mit den Namen, aber ich weiß jetzt, was du meinst. Ja, und ich fand es aber total übertrieben, weil man muss doch nicht ständig darauf rumhacken irgendwie. Guck mal, der scheißt übelst. Warum scheißen die alle? Das ist voll das scheiß Spiel. Ja, ich weiß, aber ich finde es immer so nervig, dass die alle so da durchgehen. Dann sollen die ihre Dings kriegen, aber das muss man doch nicht ständig überall verschreiben. Naja, aber sonst haben die Zeitungen ja sonst nichts zu berichten. Klar, gibt genug zu berichten. Zum Beispiel, was ist mit diesem, in der Türkei jetzt mit diesem Anschlag? Wo hast du davon jetzt gelesen? Also Anschlag, wo die Raketen da geschossen haben. Ja. Hast du das irgendwo mitgekriegt? Ich habe heute früh Nachrichten gesehen und da habe ich dann auch gesehen, irgendwie, dass durch in Syrien... Guck mal, ja, du hast ein Seepferdchen. Ja, ich weiß, ist voll witzig. Dass in Syrien ja irgendwie Bürgerkrieg ist und das ist ja schon etliche Zeiten. Ja, aber Zeiten. Syrien hat doch Türkei jetzt bombardiert. Ja, richtig. Und das hat jetzt irgendwie so eine Kreise gezogen. Und Obama gleich hat jetzt Krieg gerufen. Also nicht Krieg, aber ja. Es deutet doch alles darauf hin. Lasst uns den totalen Krieg. Nee, na, es geht auch darum, irgendwie sind die Amis unglücklich und auch jetzt im Moment mit Obama. Und naja, gut, was kann man... Die sind unglücklich mit Obama, die sind unglücklich mit ihrer Lage, mit ihrer finanziellen Lage. Die sind einfach arm. Ich habe irgendwie... Die Amis sind nicht arm. Natürlich sind die arm. Die haben so, nur so eine krasse Verschuldung. Ja, ich habe jedenfalls jetzt gesehen, dass die eben sehr unzufrieden sind mit Mr. Obama. Was habe ich denn hier? Warum sind die denn unzufrieden? Erzähl doch mal. Weil er viele Versprechen gemacht hat. Warum die denn jetzt ein Dedo? Weil er den, ja, okay. Nee, weil ja, er ich meine, sag mal, scheißt der auch schon wieder? Warum scheißen die alle? Aber ich meine, was soll denn der Obama in was? So, wie jeder ordentliche Politiker hat er Versprechungen gemacht, die er bisher nicht halten konnte. Aber wie lange ist er in der Macht? 4 Jahre oder so. Und was willst du in 4 Jahre erreichen, was in 20 Jahren verkackt wurde? Ja, aber er kann jetzt einen schönen Krieg vom Zaun brechen und dann ja, das machen wieder alle. In die Gunst. Hier, weißt du, was ich übertrieben fand? Muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar als in den Medien hier von diesem Anschlag so die Rede war. Nee, das fand ich nicht übertrieben, den Anschlag fand ich voll heftig. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, jeden Tag sterben Tausende von Leuten. Ja, natürlich jeden Tag sterben Tausende von Leuten, aber nicht bei einem Marathon tun irgendwelche kranken Leute. Beleb dich doch mal. Oder? Das geht nicht. Muss ich dich beleben? Oh, ich glaube, ich muss dich beleben. Ach, du bist so toll. Ja, aber das ist ja eher bei so einem Event. Das andere sind halt Anschläge. Und, halt Anschläge im öffentlichen Leben. Jeden Tag sterben Tausende von Leuten. Aber doch nicht in Amerika. Oder nicht bei uns. Ja, nein, nicht in Amerika, aber auch in anderen Teilen der Welt. Das interessiert keinen. Aber wenn mal die armen Amerikaner sterben, tut mir auch irgendwo leid in Boston. Also tut mir auch irgendwo leid, dass die gestorben sind, aber... Naja, aber ich meine, du musst dir mal vorstellen, du bist so ein Läufer und dann jagt da jemand, der hat ja nicht, die haben ja nicht die Profiläufer erwischt, sondern das sind ja so die ganz normalen, so du wie ich, die sich darauf vorbereitet haben, die dann gerannt sind und die ersten wurden ja nicht, sondern der Timer war ja so, dass... Ja, pass auf, es ist super, super tragisch. Das spricht ja keiner dagegen. Aber, ja, aber wie gesagt, es passiert so viel Sachen so auf der Welt, dass ich finde, über die sollte auch mehr berichtet werden. Ja, natürlich, das ist keine Frage. Aber ich fand, also, ich hatte jetzt keine Betroffenheit dafür oder so, ich dachte nur so krass. Aber die haben mir jetzt irgendwie auch nicht leid getan, aber ich denke, das ist auch normal. Wir haben jetzt mit der Sache nicht zu halten. Genau, das ist so ganz weit weg. Und es ist natürlich schade, also ich bin jetzt hier nicht in Tränen ausgebrochen. Es ist sehr tragisch. Ich glaube einfach, ich kratze hier mal ab, weil ich einfach mal gerade mal Level 4 bin. Was machst du? Was für Spinnen? Ich habe eine neue Kombo. Nee, ich habe eine neue Kombo. Nee, da steht ja beide und beides der gleiche Name. Ja. Ach so, hier, das ist die neue Kombo, die du da hast. Die, ne? Guck mal, schon wieder die scheißen Rehe. Irgendwas kommt da. Ach, die haben voll Diarrhoe. Was war noch die Woche? Oh, meine Fraser. Das ist bestimmt total interessant, wenn man uns hier beim Spielen zuhört. Ja, überhaupt nicht. Man müsste wahrscheinlich das Bild einfach mal sehen. Also dieses Spiel, spielt dieses Spiel. Und hört uns dazu. Nee, weil das ist echt kranker Scheiß. Ja, das kennt doch schon jeder. Das ist uralt, Philipp. Ja, aber diese Sache, ich spiele nichts mehr. Das ist schon als erstes auf der Xbox rausgekommen. Scheißende Rehe. Und komische schwarze Ekelmonster. Die vor irgendeinem ekelhaften Monster davon rennen. Ich glaube, du musst nicht so weit vorne sein, das siehst du nichts. Aber ich kann gar nicht springen. Ach so, Doch, du kannst springen, aber du musst. Im richtigen Zeitpunkt. Aber wir müssen trotzdem... Nun ist der ganze Podcast irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten, deswegen schneide ich ab hier mal ab und sage vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr irgendwie Kritik habt oder euch irgendwie melden wollt, schreibt mir doch einfach unter podcast@chaosbude.com oder meldet euch über Twitter bei Mr. Chaosbude. Viel Spaß und danke fürs Zuhören. Ciao.